Stopp! Gleichschritt! Aus! Frauenhemden schreiten die Straße entlang, mit leuchtenden Augen und federndem Gang, und ein Jubel und Singen ist ihr Geleit. Mit uns zieht die neue Zeit, die neue Zeit, die bessere Zeit, die den Menschen vom Zwange des Goldes befreit. Rot leuchtend ein Wimpel sie überweht, drauf schwarz gezeichnet das Hakenkreuz steht. Die Flagge verkündet, wir sind bereit zum Kampf für die neue, die bessere Zeit. Schon im Osten steigt die Sonne, rosengoldene Ströme fließen, alle Wälder sind wie Tempel, Wunderblumen seh ich sprießen. Hoch überm Walde Glocken klingen, läuten die Neuzeit ein. Klinge, o Glocke, kling in die Nacht, denn ein neues Deutschland ist erwacht. Zum heiligen Schwur sich Hände heben, unser der Sieg und unser das Leben. Die Fahne umringt, dass sie jubelt und singt, Welt über Welten, über Not und Tod, mein flammendes Rot. Nun lasset uns den Führer Adolf Hitler loben, der gekämpft und gewacht für euch hat Tag und Nacht. Er hat die Menschen aus dem Sumpf gehoben. Sein Kampf war hart, doch blieb er Sieger in der Schlacht. Uns allen zu helfen, das ist sein Streben. Für uns gibt er hin seine Seele, sein Leben. Wir danken dir, Arbeiter der Stirn und der Faust, heil unserem Führer, heil Hitler, der Jubelruf brault. Ein neuer Tag mit seinen Strahlen tötete die alte Nacht, löste links von ihren Qualen, die so schwere Zeit durchwacht. Ein Reich ist uns entstanden in neuer stolzer Pracht. Und über Deutschlands Auen wieder hell die Sonne lacht. Lasset die Freiheitsbanner wehen durch das deutsche Land. Seid einig, einig, fest und treu. Kommt alle, reichet euch die Hand. In eure Herzen sollt ihr schreiben, wir wollen Deutsche sein und bleiben.